Jährlich gibt es unzählige studentische schriftliche Arbeiten. Frau Professor Ebert, welche Kontrolle können Professoren denn überhaupt leisten? Das ist natürlich bei der Menge von Hausarbeiten sehr schwierig. In den Vereinigten Staaten werden eigene Prüfprogramme schon als Software zur Verfügung gestellt. Diese Programme sind natürlich sehr teuer. Die Kontrolle der Arbeiten ist insgesamt eine sehr schwierige Aufgabe, aber zumindest bei Examensarbeiten darf man nicht darauf verzichten, auch gewisse Kontrollmöglichkeiten im Internet zu nutzen. Sollen die Professoren ihre Studierenden mit Hilfe des Internets kontrollieren? Den Professoren bleibt wohl keine andere Möglichkeit. Die Betrugsversuche haben in der vergangenen Zeit deutlich zugenommen. Und durch die technischen Möglichkeiten des Internet ist die Kontrolle etwas schwieriger geworden. Nun müssen wir Professoren selbst im Internet nach Programmen suchen, mit denen wir gefälschte studentische Arbeiten finden können. Herr Professor Schiedermeier, Frau Professor Ebert, ich danke Ihnen für dieses Gespräch.